soll das jetzt wieder? Polizei, Ihren Führerausweis bitte. Moment. Gehört der Lastwagen Ihnen? Ja. Sie haben sich recht schön Zeit gelassen mit dem Abholen. Wieso? Ich habe Ihren Anruf erst vor 2 Stunden erhalten. Wenn jeder seinen Lastwagen einfach so stehen lassen würde. Ich wusste ja gar nicht, dass er... Darf ich noch die Wagenpapiere sehen? Sie sind nicht hier. Es wird ja immer schöner. Wie kommen Sie dazu? Ich werde es Ihnen erklären. Das können Sie dann auf dem Posten. Los. Sie fahren jetzt aufs Kommissariat in Saint-Étoile, verstanden? Hören Sie, ich bin der Besitzer des Lastwagens. Aber gewöhnlich fahre ich ihn nicht selber. Ich habe Angestellte. Wenn Sie der Besitzer sind, sind Sie auch verantwortlich. Aber mein Angestellter muss die Wagenpapiere bei sich haben. Und wo steckt der? Das weiß ich nicht. Was heißt das, das weiß ich nicht? Ich weiß es wirklich nicht. Er ist verschwunden. Also, wie ist das, Monsieur Monnier? Da ist einer Ihrer Fahrer seit 2 Tagen verschwunden und Sie melden diesen Vorfall nicht der Polizei. Das ist doch etwas sorglos, finden Sie nicht auch? Ja, ich wusste ja gar nicht, dass er verschwunden ist, Herr Kommissar. Ich habe es erst durch den Anruf der Polizei erfahren. Dem Anruf, Sie sollen den Lastwagen abholen? Ja. Ich war der festen Meinung, Gabriel sei mit dem Lastauto unterwegs. Hm. Wissen Sie, ich habe ein Fuhrunternehmen. Mein Lagerhaus ist in Boulogne. Oh, nichts Großartiges. Ich habe nur 2 Lastwagen. Vorgestern ist Gabriel nach Brest gefahren, um Frachtgut zu holen. Gabriel? Ja, der vermisste Fahrer. Er braucht 2 Tage bis nach Brest. Ich dachte, er wäre schon längst dort. Er hätte keinen Grund, etwas anderes zu glauben. Und dann? Ja. Und heute Morgen hat mir dann die Polizei telefoniert, dass der Lastzug verlassen am Straßenrand steht, nur einige Kilometer von Boulogne entfernt. Ich wollte ihn zurückholen. Da hat mich dann Ihr Streifenpolizist angehalten und hierher beordert. Herein. Was ist, Maxim? Ich wollte Ihnen das hier zeigen, Chef. Ein Polizeirapport? Ja, vom Posten in Willisi. Sie haben diese Ausweise gefunden. Eine Identitätskarte, Führerschein, Wagenpapiere. Donnerwetter. 4455 GD 78. Schauen Sie sich diesen Ausweis an, Monsieur Monnier. Kennen Sie diesen Mann? Tja, natürlich. Das ist Gabriel. Aber... Man hat seine Leiche gefunden. Bei Willisi. In der Toreinfahrt eines verlassenen Bauernhofs. Gute Luft hier. Schauen Sie sich diese Bruchbude an. Das Dach ist am Einstürzen und die Mauern sind auch nicht mehr viel wert. Oh, aber die Einfahrt ist hübsch. Sie können hier nicht rein. Zutritt verboten. Kommissar Fremont von der Kriminalpolizei. Hier ist mein Ausweis. Oh, Verzeihung, Herr Kommissar. Aber es kommen so viele Neugierige. Hier durch, bitte. Haben Sie die Leiche gefunden? Ja, eigentlich nein. Wer denn? Ein paar Lausbuben, die um den Hof herumtollten. Der Tote lag da, wo Sie stehen, auf dem Bauch. Gab es Blutspuren? Nein, keine. Haben Sie sonst was Besonderes bemerkt? Da könnte Ihnen der Untersuchungsrichter besser Auskunft geben. Doch, da war... Ja, was? Seine Jacke, die war total zerrissen. Und zwar muss das gewaltsam passiert sein. Haben Sie den Mann schon mal gesehen? Nein, nie. Wem gehört dieser Bauernhof? Niemanden und allen. Er steht auf Gemeindegelände. Von den Dorfbewohnern erinnert sich keiner, dass er jemals bewohnt war. Er ist schon seit 50, 60 Jahren verlassen. Vielleicht noch länger. Kann man da mal reingehen? Wenn es Ihnen Spaß macht. Spaß ist vielleicht nicht gerade das richtige Wort. Ich wollte sagen, viel zu sehen gibt es da nicht. Das Erdgeschoss besteht aus einem einzigen großen Raum. Oben war sicherlich der Getreideboden. Da kann man nicht mehr rauf. Es gibt nicht einmal mehr eine Treppe. Und unten? Was unten? Vielleicht gibt es einen Keller oder sonst ein Versteck. Ein Versteck? Naja, ein Keller. Vielleicht. Keine Ahnung. Da muss man eben nachforschen, mein Lieber. Sie hatten recht, Chef. Ein richtiger Keller. Tatsächlich. Haben Sie nicht gesagt, der Bauernhof sei seit 50 Jahren verlassen? Mindestens seit 50 Jahren, Herr Kommissar. Mindestens. Vielleicht sogar 60. Ich habe Ihnen ja gesagt, niemand weiß genau hier... Wie kommt es denn, dass es im Keller elektrisches Licht hat? Wie soll ich das wissen? Und erstaunt Sie das nicht, dass der Keller hier einen soliden Zementboden hat? Naja, schon. Da, die Kisten. Glauben Sie, dass die schon seit einem halben Jahrhundert hier unten stehen? 14, 15, 16... Das sind 16 Kisten, Chef. Fein säuberlich abgeschlossen. Und jetzt, was machen wir? Öffnen wir eine? Na, Sie sind wohl von Natur aus nicht sehr neugierig, was? Los, ran an die Arbeit. Das ist doch wohl nicht möglich. Die müssen ja voller Blei sein. Geben Sie mir mal die Eisenstange dort. Klar, was das ist, Chef. Mhm. Herr Kollege, was meinst du dazu? Das ist ja unglaublich. Was soll ich dazu sagen, Herr Kommissar? 16 Kisten gefüllt mit Maschinengewehren, das geht mir nichts an. Sehe ich überhaupt keinen Zusammenhang zwischen mir und... Was? Zwischen Ihnen und diesen Maschinengewehren? Vielleicht doch. Immerhin, Monsieur Monnier, findet man einen Ihrer Fahrer tot in der Toreinfahrt eines alten Bauernhofs und im Keller dieses Bauernhofs 16 Kisten mit illegalen Waffen. Sie müssen doch zugeben, das ist ein eigenartiger Zufall. Was transportieren Sie eigentlich? Kommt darauf an. Normalerweise Lebensmittel. Besonders Konserven, Sardinen, Büchsenmilch und Ähnliches. Mit anderen Worten, Produkte, die man in Kisten verpackt. Ja. Aber das soll doch nicht etwa heißen. Sie wollen mir doch nicht unterstellen, dass... Ich möchte etwas mehr über Sie wissen, Monsieur Monnier. Reden wir ein bisschen über Sie. Über mich? Ja, über Sie. Darüber sollten Sie ja zumindest Bescheid wissen. Das soll daran schon interessant sein. Für Sie nicht, aber wer weiß. Für andere? Für mich zum Beispiel. Da gibt es wenig zu sagen, wissen Sie. Ich bin lange Zeit Fernfahrer gewesen. Ich habe gespart, bis ich einen Lastwagen kaufen konnte. Damit habe ich dann auf eigene Rechnung angefangen, wie viele, die die Fahrerei satt hatten. Am Anfang, da frisst man die Kilometer. Das Wanderleben gibt einem die Illusion von Freiheit. Aber ziemlich bald stellt man fest, dass all die Straßen immer gleich verlaufen und die Städte gleich aussehen. Das liegt wohl am Alter. Hat man erst einmal die 40 hinter sich, verliert man den Geschmack am Abenteuer. Ich habe das bei fast allen meinen Kollegen festgestellt. Sich selbstständig machen heißt für uns, sich zur Ruhe setzen. Sie haben sich aber bei Zeiten zurückgezogen. Warum warten, bis man dazu gezwungen wird? Sie haben es bestimmt schon miterlebt, wenn jemand pensioniert wird. Chef, Angestellten und die knallenden Korken von billigem Champagner. Man honoriert ihre Leistung mit einer kleinen Rede. Schenkt ihnen was Dekoratives für den Kaminsims. Rührend, nicht? Nein, nicht wegen der Komplimente. Aber weil eben ein junger Mann im Saal sitzt und darauf wartet, bis sie gehen, damit er ihren Platz einnehmen kann. Danach drückt man ihnen die Hand, aber keine Sorge. Ist niemand, der sie zurückhält. Nein, den Rückzug muss man antreten, bevor er einem aufgezwungen wird. Die Art der Pensionierung bringt Ihnen jedenfalls mehr Geld ein. Ja. Und das ist Ihnen wichtig. Ich leugne es nicht. Man muss nur einmal im Leben gearbeitet haben, um den Wert des Geldes zu schätzen, Herr Kommissar. Ja. Wo wohnen Sie? Über meiner Garage. Ich habe eine kleine Wohnung. Zwei Zimmer und ein Büro. Das ist praktisch so. Und das stört Sie nicht, da zu leben, wo Sie arbeiten? Nein. Ich bin ein einfacher Mann, Herr Kommissar. Ich habe nie viel Wert auf Äußerlichkeiten gelegt. Und wie hält es Madame Monnier in dieser Hinsicht? Meine Frau? Ja. Frauen hängen manchmal an solchen Kleinigkeiten. Ich lebe nicht mehr mit meiner Frau zusammen. Geschieden? Nein. Schon lange? Was? Dass Sie getrennt leben. 6 Monate. Warum lassen Sie sich nicht scheiden? Ich wäre fast versucht, Ihnen zu erwidern, weil ich zu anständig bin. Und weil ich mich grundsätzlich an Verpflichtungen halte, die ich übernommen habe. Die Wahrheit ist, weil ich ein Trottel bin. Ich habe meine Frau geheiratet, weil ich sie liebte. Und was sie auch tun mag, ändert nichts daran. Ich wollte mit ihr leben, ich will es noch. Für mich sind diese 6 Monate eine Dummheit, die sie gemacht hat. Ich will mein Leben nicht wegen einer Dummheit verpfuschen. Und das Leben Ihrer Frau? Was ist damit? Sie sagen, ich will mein Leben nicht verpfuschen. Aber angenommen, Ihre Frau ist der Meinung, ihr Leben sei verpfuscht, wenn sie zurückkäme. Was, wenn aus diesen 6 Monaten 1 oder 2 Jahre werden? Ich habe Ihnen gesagt, Herr Kommissar, meine Frau hat eine Dummheit gemacht. Sie wird keine 2 Jahre brauchen, um dies einzusehen. Sie sind recht starkköpfig, Monsieur Monnier. Ja, ich weiß, was ich will. Was noch wichtiger ist, ich erreiche es auch. Wissen Sie, wo Gabriel wohnt? In Nanterre, 28 Rue de Plante. Werden Sie hinfahren? Selbstverständlich. Dann sage ich es Ihnen lieber gleich. Es wird Ihnen eine junge Frau aufmachen. Meine Frau. Ich mache Ihnen einen Stuhl frei. Wissen Sie, sonst herrscht hier Ordnung, aber bei dem, was passiert ist... Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich verstehe das sehr gut. Danke. Es ist entsetzlich. Ja. Und so sinnlos. Gabriel ist sinnlos gestorben. Ich zerbreche mir den Kopf, aber ich finde keinen Grund. Nichts. Aber es muss doch einen Grund geben, nicht wahr? Es muss doch einen geben. Bis jetzt ist überhaupt noch nichts geklärt. Vielleicht können Sie mir einige Hinweise geben. Ich? Hinweise? Ja, Madame Monnier. Ach, Sie wissen. Ja. Umso besser. Seit Sie hier sind, habe ich mir überlegt, wie ich es Ihnen sagen könnte. Haben Sie ihn gesehen? Ihren Mann? Er war gerade bei mir im Büro. Was hat er Ihnen gesagt? Wenig. Er wartet auf Sie. Der Trottel. Das hat er auch gesagt. Aber setzen Sie sich doch, Madame. Erzählen Sie mir. Was? Alles über Ihre Heirat zum Beispiel. Ach. Meine Heirat, die hat nicht viel zu bedeuten. Für Ihren Mann war sie von Bedeutung. Warum haben Sie ihn geheiratet? Ich weiß nicht. Er war sehr aufmerksam zu mir. Er versprach mir, weiß Gott, was alles. Es ist dumm zu sagen, aber... Ja. Er erinnerte mich an meinen Vater. Sie waren etwa gleich alt. Ich brauchte wohl mehr einen Kameraden als einen Ehemann. Nun aber war es ein Ehemann. Ein Tyrann von krankhafter Eifersucht. Haben Sie ihn betrogen? Nein. Aber er bildete es sich ein. Die Eifersucht tötet die Gefühle noch mehr als die Gewohnheit. Nach 4 Jahren konnte ich nicht mehr. Warum sind Sie dann nicht weggegangen? Wohin? Eine Frau verlässt ihren Mann nur, wenn sie anderswo erwartet wird. Damals wartete niemand auf mich. Und die Versprechen, die er Ihnen gemacht hat, hat er die gehalten? Wenn er Ihnen gesagt hat, dass es mir an nichts fehlte, so stimmt das. Er hat hart gearbeitet. Er kaufte sich einen Lastwagen und löste dafür eine Lizenz. Er mietete ein kleines Büro und eine Garage. Das war der Anfang. Schon sehr bald konnte er sich einen zweiten Lastwagen kaufen und 2 Berufsfahrer einstellen. So musste er nicht mehr selber fahren. Aber darauf können Sie sich verlassen, Herr Kommissar. Das alles geschah nicht, um mir das Leben schöner zu machen. Oh nein. Er wollte nur Zeit haben, um mir nachzuspionieren. Deshalb lebten wir ärmlich in 2 kleinen Zimmern über der Garage, weil sie direkt neben seinem Büro lagen. Dennoch, das wäre noch lange so weitergegangen. Ich habe nie etwas anderes verlangt. Ich habe mein ganzes Leben in 2 kleinen Zimmern gelebt. Aber... Aber da hat es Gabriel gegeben. Ja, da hat es Gabriel gegeben. Bitte erzählen Sie. Was hat denn das jetzt noch für einen Sinn? Ich muss es wissen. Ja. Eines Tages... Er war eines Tages da und suchte eine Anstellung. Als Fahrer? Ja. Damals hatte mein Mann gerade den 6-Donner gekauft. Den hat er ihm anvertraut. Ist das schon lange her? 10 Monate. Ein Jahr vielleicht. Und zwischen Ihnen beiden, wann fing das an? Ich weiß nicht. Ich habe nicht darauf geachtet. Ich sah Gabriel oft, wenn er seinen Wagen holen kam oder die Kisten ablud. Ich habe nicht darauf geachtet bis zu dem Tage. Zu welchem Tag? Er war eine Zeit lang krank. Als ich ihn nicht mehr täglich sah, habe ich gespürt, dass er mir fehlt. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das sagen soll. Ich verstehe schon. Einmal habe ich ihn auf der Straße getroffen. Zufällig. Sie haben mich gefragt, wie das angefangen hat mit uns beiden. Das ist die Antwort. Zufällig. Wir haben geschwatzt miteinander. Verrückt, was sich Leute, die nie richtig gelebt haben, alles zu erzählen wissen. Da kann es geschehen, dass sie sich etwas ausdenken. Nein, nicht ausdenken, aber dass sie fantasieren. Mitten im Fantasieren wurde uns klar, dass unsere Pläne die gleichen waren. Und so einfach. Wenn Sie wüssten, so einfach. Wir waren sicher, sie verwirklichen zu können. Und jetzt, wenn ich denke... Fahren Sie bitte fort. Eines Abends, wir wussten beide seit langem, dass es so kommen würde, bin ich nicht nach Hause gegangen. Ich bin bis zum nächsten Morgen geblieben. Und Ihr Mann? Glauben Sie ja nicht, er hätte sich Sorgen gemacht. Nein, er war wütend. Er bekam einen fürchterlichen Wutanfall. Er ist cholerisch. Doch ich war so glücklich, dass ich den Mut hatte, ihm die ganze Wahrheit zu sagen. Am Abend bin ich wieder weggegangen und bin nie mehr zurückgekommen. So war es. Ich habe Ihnen alles erzählt. Alles, wie Sie es wollten. Ich habe mich eben gefragt, warum Ihr Mann Gabriel nicht vor die Tür gesetzt hat. Das wäre doch wohl die beste Möglichkeit gewesen, ihn abzuschieben. Er hat sich das sicher überlegt. Aber er wusste auch, dass dies das sicherste Mittel war, mich nie mehr wiederzusehen. Er hängt sie an ihn. Vielleicht. Wie er an seinen Lastautos hängt. Wie er an allem hängt, was ihn Geld gekostet hat. Das sind Regungen, die nur arme Leute kennen, Herr Kommissar. Was man hat, daran hält man fest. Glauben Sie, er hätte Ihnen die Scheidung verweigert? Die Scheidung? Warum? Sie hätten Gabriel heiraten können. Heiraten? Ja, sicher. Aber daran haben wir nie gedacht. Wir waren glücklich, Herr Kommissar. Wir brauchten keinen Trauschein. Was werden Sie jetzt machen? Ich weiß nicht. Am liebsten möchte ich nichts tun. Hier bleiben. Ganz allein. Dunkel. Ich habe mir nie etwas vorgemacht. Ich hatte keinen Ehrgeiz. Ich glaube, ich wusste nicht einmal, dass es Glück wirklich gibt. Aber jetzt habe ich es flüchtig berührt. Nein. Ich weiß nicht, was ich machen werde. Werden Sie zu Ihrem Mann zurückgehen? Niemals. Und wozu auch? Um sicher zu sein, dass ich alle Tage zu essen habe? Die Freiheit ist mehr wert. Und dann... Und dann? Ich habe zwar kein Recht, so etwas zu sagen, Herr Kommissar, aber... Aber? Herr Kommissar, halten Sie einen Mann für fähig, einen Mord zu begehen? Um die Frau festzuhalten, die er liebt? Diese Frage blieb ohne Antwort, Maxim. Aber es lohnt sich zweifellos, sie zu stellen. Bitte. Danke. Hat Monnier Gabriel getötet, damit seine Frau zu ihm zurückkommt? Antwort ja. Denn er hat ja selber gesagt, was ich will, das erreiche ich auch um jeden Preis. Antwort nein. Denn Madame Monnier sagte, er sei cholerisch. Ein cholerischer Mann wartet nicht 6 Monate, um den Liebhaber seiner Frau zu töten, er tötet ihn gleich. Aber nehmen wir mal an, er hat diesen Mord geplant. Warum war dann die Leiche in Vélizy? Um ihren Verdacht abzulenken, ist doch klar. Ja, einverstanden, aber warum lässt er dann 48 Stunden lang einen Lastzug so auffällig am Straßenrand stehen? Ja. Und die Waffen, Maxim, die 16 Kisten Maschinengewehre? Auch eine Finte, um den Verdacht auf etwas anderes zu lenken? Ach, vielleicht gibt es gar keinen Zusammenhang zwischen den beiden Fällen. Glaubst du das wirklich? Nein, aber schön wär's. Die bringen Geld, die Maschinengewehre, Maxim. Anzunehmen. Schließlich gibt es ja genug Schwarzhändler. 16 Kisten, 3 Maschinengewehre pro Kiste. Das macht 48 Maschinengewehre, Chef. Ein Sattelschlepper von 10 Tonnen... Ein 6-Tonner, eine Garage, eine Wohnung über der Garage mit einem Büro. Was für einen Wert hat das zusammen? Naja, es gibt einen ganz ansehnlichen Betrag, Chef. Ja, ein ganz ansehnlicher Betrag. Und dir muss zuerst bezahlt sein, Maxim. Ich sehe schon, wir müssen noch mal nach Boulogne. Zu Monnier? Herein. Sie, Doktor. Hm? Guten Tag. Tag. Wie geht's? Gut, Raymond, sehr gut. Ich habe meine kleinen Bewehchen, wie jedermann, aber man muss ja leben mit seinen Sorgen, nicht wahr? Ja. Außerdem mache ich meine Arbeit und die zwingt mich so vieles mit anzusehen, dass ich mich vergleichsweise glücklich fühle. Doktor, ja? Haben Sie sich mit dem Fall beschäftigt? Ja, natürlich. Da ich im Haus eine Besprechung hatte, habe ich Ihnen meinen Bericht gleich selber mitgebracht. Schönen Dank. Bitte. Und, kurz gesagt? Eine Alltagsgeschichte. Sie sind fabelhaft, Doktor. Für Sie sind alle Geschichten alltäglich. Macht der Gewohnheit. Nehmen Sie einen kleinen Schluck. Oh, gerne. Fremont, man gewöhnt sich an sehr viel weniger, als Sie meinen. Ich glaube, in Wirklichkeit gewöhnt man sich an überhaupt nichts. Allenfalls an die Schönheit. An die Hässlichkeit nie. Gott sei Dank. Was für ein Leben wird uns bleiben. Nein, nein, wenn ich sagte, Ihre Geschichte ist alltäglich, dann weil sie es tatsächlich ist. Ihr Mann, wie heißt er doch gleich? Gabriel. Ja, richtig. Santé. Ihr Gabriel ist ganz eindeutig an den Folgen einer Schlägerei gestorben. Er weist am ganzen Körper Schlagspuren auf. Am Oberkörper, an den Beinen, vor allem aber im Gesicht. Ein Schlag auf den Kopf hat ihn schließlich sogar getötet. Aber das war nicht ein gewöhnlicher Schlag, das muss ein Schlag mit einem sehr harten Gegenstand gewesen sein. Eine Eisenstange zum Beispiel oder etwas Ähnlichem. Er hat ihm die Schädeldecke eingeschlagen. Ich habe eine Eisenstange gesehen. Im Keller eines alten Bauernhauses auf dem Lande. Na also, da haben wir die Eisenstange. Doktor, glauben Sie, dass Gabriel auf der Stelle tot war? Nein. Ich stelle mir das so vor. Er schlägt sich mit jemandem. Mit wem, das müssen Sie herausfinden. Er bekommt einige Schläge ab, aber er teilt auch welche aus. Man braucht sich ja nur seine Fäuste anzusehen. Doch da erhält unser Mann einen Schlag, der weit wuchtiger ist als alle anderen. Mit der Eisenstange, von der wir eben gesprochen haben. Meiner Ansicht nach war damit der Kampf zu Ende. Denn dieser Schlag war tödlich. Es bleibt ihm zwar noch die Kraft für ein paar Schritte, dann fällt er bäuchlings hin. Gehirnblutung. Das Labor scheint mit dem Gerichtsmediziner übereinzustimmen, Chef. Ja, was nicht immer der Fall ist, kann ich Ihnen versichern. Das Labor hat die Jacke von Gabriel untersucht. Erste Feststellung? Sie ist an mehreren Stellen zerrissen, was beweist, dass ein verbissener Kampf stattgefunden haben muss. Zweite Feststellung? Man hat Gabriel in der Einfahrt des Bauernhauses gefunden. Wir wissen, dass dort Naturboden ist. An seiner Jacke konnten aber keine Erdspuren festgestellt werden, wohl aber Zementrückstände. Am Rücken vor allem. Und an den Ellbogen. Als wäre die Jacke an einer Zementfläche aufgescheuert worden. An den Kellerwänden? Doktor, glauben Sie, dass Gabriel nach dem letzten Schlag noch Kraft genug hatte, sich vom Keller bis zur Einfahrt zu schleppen? Wie viele Meter? Ungefähr 20. Und 6 oder 7 Stufen? Ja, das ist absolut denkbar. Der Autopsiebefund ist eindeutig. 5 Minuten sind etwa verstrichen zwischen dem letzten Schlag und Gabriels Tod. Dass er sich sehr anstrengen musste, hat den Tod zweifellos beschleunigt. Hm? Zufrieden, Fremo? Tja, was heißt zufrieden? Sie bringen mal wieder einen neuen Teil in mein Zusammensetzspiel. Sind die Teile erst einmal richtig beisammen, wird sich das Bild des Täters zeigen. Dann erst werde ich zufrieden sein. Wahrscheinlich. Wir werden nie ganz zufrieden sein. Fremo, einen Verbrecher aufspüren, das mag Befriedigung verschaffen, aber das Verbrechen selbst hinterlässt uns immer ein Unbehagen. Das Bild eines Täters zu zeichnen ist fesselnd, aber wenn der Strich präziser wird, wenn die Zeichnung klarer wird, so dass man dem Bild endlich einen Namen geben kann, wie könnten wir da wirklich Freude empfinden? Haben Sie eine Vorstellung, wie Ihr Bild aussehen wird? Nicht im geringsten. Wohin gehen Sie jetzt, Doktor? Ich gehe nach Hause, mein Lieber. Könnte Sie irgendwo absetzen? Nein, vielen Dank, ich gehe zu Fuß. Ein taugliches Mittel, meinen Zorn zu besänftigen. Ihren Zorn, Doktor? Ja, den Zorn gegen mich und gegen die anderen, aber vor allem gegen mich. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich zu viel Elend und Dummheit um mich herum sehe. Wissen Sie, ich kann zum Beispiel kaum noch in einen Park gehen und mit ansehen, wie die Kinder spielen. Nun gut, es gibt ein paar, ja? Die Kleinsten, die spielen noch Murmeln oder im Sandkasten, aber die meisten, die spielen schon kleine Soldaten zum Entzücken ihrer Eltern. Die sind von Kopf bis Fuß bewaffnet mit Degen, Revolver, Handgranaten und was die auch anstellen, wird sogar noch gut geheißen. Ich schaue eine Zeit lang zu und frage mich dann, wer von ihnen wohl eines Tages auf meinem Seziertisch landen wird und wer es verschuldet haben wird. Nein, ich gehe lieber zu Fuß nach Hause. Also, meine Herren, viel Erfolg. Ja, so kann man es auch sehen. Gewiss. Aber wenn er mal pensioniert ist, wird es ihm gehen, wie den anderen auch. Er wird sein Schlachthaus vermissen. Gut. Gehen wir, Maxim, bestellen uns den Wagen. Wir fahren zu... Zu Monnier, ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Kommissar, wollen Sie meine Buchhaltung sehen? Ihre Buchhaltung? Nein, Monsieur Monnier. Aber ich möchte noch ein paar Auskünfte von Ihnen haben. Seit wann haben Sie die Fahrerei aufgegeben? Seit 4 Jahren. Und in diesen 4 Jahren haben Sie sich einen 10-Tonner, einen 6-Tonner, ein Büro, eine Wohnung und eine Garage zugelegt. Hübscher Erfolg, finden Sie nicht? 10-Tonner habe ich vor 4 Jahren gekauft. Als Sie aufgehört haben, selber zu fahren? Ja, Herr Kommissar. Ich war sehr jung, als ich zu arbeiten anfing. Mit 15 als Tagelöhner. Mit 17 war ich schon Maurer. Mit 19 Lastwagenfahrer. Ich beklage mich nicht. Ich musste arbeiten. Ich arbeite wie andere rauchen, aus Zwang. Schauen Sie, es gibt doch keine Ausnahme. Alle, die wir da krampfen, sind dem gleichen Joch unterworfen. Dem Zwang oder dem Ehrgeiz. Und bei Ihnen ist es der Zwang. Aber kommen wir auf den 10-Tonner zurück. Aber wir sind ja dabei, Herr Kommissar. Als ich die Fahrerei an den Nagel hängte, war ich 46. Das heißt, 31 Jahre habe ich geschuftet und 31 Jahre habe ich gespart. Ich war die ganze Zeit alleine. Brauchte für mich praktisch nichts zum Leben. So hatte ich, als ich heiratete, eine ansehnliche Summe Geld auf der Seite. Die Zeit war gekommen, sie zu nutzen. Ich hätte mir irgendwo auf dem Land ein Häuschen kaufen können. Oder aber wie die Kollegen eine kleine 4-Zimmer-Wohnung in einer der großen Wohnsiedlungen. Eine Wohnung mit Balkon, Blumenkiste, Fernsehanschluss. Aber 31 Jahre sparen, das hieß für mich Träume verwirklichen. Und dein Nest auf dem Lande ist eine Fessel, die Wohnung auch. Da ist ein Lastwagen mit einem Dutzend Rädern schon etwas anderes. Damit kann man machen, was man will. Und das war für mich das Wichtigste. Endlich mein eigener Herr und Meister sein. Und Sie wollten, dass dieser Lastwagen von einem Angestellten gefahren wird? Ja. Aus Ehrgeiz diesmal? Nein, immer noch aus Zwang. Ich habe spät geheiratet, Herr Kommissar. Und eine junge Frau. Naja, in meinem Alter sind alle Frauen zu jung. Oder aber man heiratet sie nicht mehr. Und die Wohnung? Was? Die beiden Zimmer? Auf Miete. Und mit einem langfristigen Vertrag. Sicher ist sicher sozusagen. Auch die Garage. Haben Sie sie gesehen? Die Garage. Ein Schuppen mit einem Wellblechdach. Was wollen Sie noch wissen? 6-Tonner. Hier, Herr Kommissar. Sehen Sie, damit habe ich ihn bezahlt. Wechsel habe ich unterschrieben. Wunderbar, diese Wechsel. Man lässt Sie ein paar Papiere unterschreiben und dafür kriegen Sie, was Sie haben wollen. Und das gehört an Ihnen. Famose Erfindung, sage ich Ihnen. Das zwingt Sie zu arbeiten. Denn eines schönen Tages, wenn die Papiere vorgelegt, aber nicht eingelöst werden, nimmt man ihnen ihr Spielzeug fort. Beschlagnahmt aus. Darum betreibe ich meine Geschäfte, um meine Behausung, meinen Schuppen und meine Papiere zu bezahlen. Und warum das alles? Meiner Frau zuliebe. Aber ich habe mich verrechnet. Jetzt in Nanterre ist sie glücklich. Denn sie ist ja glücklich. Sie war es. Haben Sie sie gesprochen? Ja. Haben Sie ihr gesagt, naja, haben Sie ihr zu verstehen gegeben, dass sie, wenn sie möchte... Ich habe es ihr gesagt. Und? Sie wird nicht zurückkommen. Hat sie Ihnen das gesagt? Ja. Naja. Offen gesagt, das habe ich erwartet. Seit Gabriel tot ist, weiß ich, dass sie nicht mehr zurückkommt. Wäre er noch am Leben, würde sie seiner überdrüssig werden. Tot aber hat er sämtliche Vorzüge. Was wird sie machen? Das weiß sie noch nicht. Braucht sie vielleicht irgendetwas? Das, was sie jetzt braucht, glaube ich, werden Sie ihr nicht geben können. Lassen Sie die Zeit wirken, Monsieur Monnier. Die Zeit. Wie heißt es doch? Die Zeit geht, nichts besteht. Glücklicherweise. Schon richtig so. Ich daran denke, dass ich das alles noch einmal durchmachen müsste. Nein, ich setze mich wieder ans Steuer. Im Grunde hätte ich die Fahrerei nie aufgeben sollen. Einen Tag hier, einen anderen da. Das ist mein richtiger Platz. Sich nirgendwo binden. Sie wollen Gabriels Stelle einnehmen? Sicher, später. Zunächst einmal werde ich nach Marseille fahren. Maurice ist krank. Ich habe wirklich Pech. Arbeitet Maurice schon lange bei Ihnen? Von Anfang an. Ich habe ihn eingestellt, als ich meinen ersten Lastwagen kaufte. Den 10-Tonner Sattelschlepper. Er macht die großen Touren. Paris-Rom, Paris-Barcelona, Paris-Amsterdam. Ein Saukerl, aber ein guter Kumpel. Außerdem verdanke ich ihm viel. Er hat Interesse fürs Geschäft. Er hat mir sogar eine neue Tour besorgt. Paris-Marseille. Die hat er entdeckt. Hat es ihn nicht getroffen, als Sie Gabriel als zweiten Fahrer eingestellt haben? Warum sollte ihn das treffen? Es gab ja Arbeit für zwei. Außerdem hatten sie getrennte Touren. Gabriel hatte seine. Paris-La Rochelle, Paris-Nantes, Paris-Brest. Er machte die kürzeren mit dem Sechstonner. Gabriel fuhr immer mit dem Sechstonner? Immer. Und Maurice mit dem Zehntonner? Ja. Wie kommt es dann, dass Gabriel den Zehntonner genommen hat, um nach Brest zu fahren? Naja, das war eine Ausnahme. Ich musste eine große Ladung in Brest holen. Der Sechstonner reichte nicht aus. Ich habe Maurice gebeten, anstelle von Gabriel hinzufahren. Aber er hat sich geweigert. Warum? Er behauptete, er müsse Obstsäfte in Marseille abholen. Ich habe Gabriel an seiner Stelle schicken wollen, aber er hat sich dagegen gewehrt. Wer hat sich dagegen gewehrt? Maurice? Ja, er wollte unter keinen Umständen Gabriel nach Marseille fahren lassen. Warum denn? Ein Saukerl eben. Ich hab's Ihnen ja gesagt. Eine Fahrt nach Marseille bringt eben mehr ein als eine Fahrt nach Brest. Die Entfernung. Was haben Sie getan? Die Arbeit musste schließlich gemacht werden. Also habe ich Gabriel, als er am nächsten Morgen als erster in die Garage kam, befohlen, den 10-Tonner zu nehmen und damit nach Brest zu fahren. War er damit einverstanden? Gabriel wagte nicht, meinen Anordnungen zu widersprechen. Und Maurice? Maurice? Der war wütend, als er kam und sah, dass sein Lastwagen fort war. Und weiter? Er ist ein Maulesel, aber er ist pflichtbewusst. Er hat den 6-Tonner genommen und ist nach Marseille gefahren. Das war vor 2 Tagen. Ja. Ich verstehe das nicht. Sie haben doch gerade gesagt, Maurice sei krank. Ja, ich habe eben einen Anruf von den Lagerhallen in Marseille bekommen. Die Fruchtsäfte liegen noch immer am Hafen. Maurice sei nicht angekommen. Da habe ich bei ihm angerufen, seine Frau war am Apparat. Maurice hätte sie verständigt, er sei in einem Hotel in Dijon und habe Angina. Die dauert bestimmt ein paar Tage. Ich aber muss meine Obstsäfte ausliefern. Also werde ich sie holen. Das ist alles. Ohne Anruf aus Marseille würden Sie also nichts davon wissen? Doch. Die Frau von Maurice hätte mir Bescheid gesagt. Aber sie hat es nicht getan. Sie wollte es, gerade als ich bei ihr anrief. Braucht man 2 Tage bis nach Dijon? Nein. Warum? Wo wohnt Maurice? 48, Rue de la Bienfaisance. Was? In diesem vornehmen Quartier? Bezahlen Sie Ihre Fahrer so gut? Er hat 2 kleine Mansardenzimmer im 6. Stock bekommen, dank seiner Mutter. Sie arbeitet als Angestellte im Hause. Bin noch nie dort gewesen. Aber wenn Sie wollen, kann ich Sie dort absetzen. Nein, danke. Maxim wartet auf mich im Wagen. Herr Kommissar. Ja? Werden Sie meine Frau wiedersehen? Ich weiß es nicht. Warum? Wenn Sie sie sehen, könnten Sie ihr ausrichten, dass... Ja? Nein, nein, nichts. Sagen Sie ja nur, dass ich wieder selber fahre. Da ist es, Chef. Nummer 48. Was hältst du davon? Ja, was ist damit? Du bist wohl heute schwer von Begriff, was? Fahr mich mal um den Häuserblock herum. Also wenn Sie Lust zu einer Spazierfahrt haben, dann kann ich Sie auch woanders hinfahren. Nach links? Ja. Immer nach links? Ja, zum Donnerwetter. Also Monnier ist nach Marseille gefahren. Ja. Ja, dann wird er sicher in Dijon einen Halt einschalten, um seinen Fahrer zu besuchen. Sicher. Langsam, Maxim. Ja, Chef. Sieh mal, da auf dem Parkplatz, neben dem blauen Wagen. Ist das die Möglichkeit? Verdammt. Was machen wir jetzt, Chef? Wir fahren zurück zu Nummer 48. Bitte, Madame, über die Dienstbotentreppe oder hinten im Hof? Hauptaufgang, zweite Etage. Ich frage nach Monsieur Maurice Chaumien. Ich habe Ihnen ja gesagt, Hauptaufgang, zweite Etage. Man hat mir gesagt, er wohnt in der sechsten. In der sechsten? Monsieur Chaumien? Sie machen wohl Spaß. In der sechsten gibt es nur die Dienstbotenzimmer. Gut, danke. Ist es rechts oder links? Ist nicht zu verfehlen. Es gibt nur eine Wohnung auf jeder Etage. Monsieur Monnier hätte Ihnen sagen sollen, Herr Kommissar, dass mein Mann... Er hat es mir gesagt, Madame. Ihr Mann liegt in Dijon in einem Hotel mit einer Angina. Dann verstehe ich aber nicht, was... Was ich hier suche, zunächst einmal staune ich, Madame. Bitte? Sehen Sie meinen Begleiter an. Ihm geht es wie mir. Nicht wahr, Maxim? Du staunst auch. Haben Sie die Vorhänge gesehen, Chef? Vornehm. Und diese Teppiche und erst die Möbel... Ja, man kommt sich ja vor wie... In Versailles. Aber, Monsieur... Und was Ihren Schmuck betrifft, Madame? Also sowas gibt's nur bei Cartier, Chef. Du sagst es, Maxime. Darf ich mich setzen? Bitte. Danke. Aber ich verstehe immer noch nicht... Wann haben Sie Maurice geheiratet? Vor 5 Jahren, aber... Wo sind Sie ihm begegnet? Das ist ja ein Verhör, Herr Kommissar. Eben, Madame. Antworten Sie also, wo sind Sie Ihrem Mann begegnet? In Paris. Das ist groß. In einem Nachtlokal. Aha, in einem Nachtlokal. Ja, ich war Tänzerin. Er kam ab und zu ein Glas trinken. Eines Tages hat er mich eingeladen. An die Bar? Ja, an die Bar. Man kann sich seinen Beruf nicht immer aussuchen. Das sollte man aber. Und dann? Er ist öfter wiedergekommen. Hatte er Geld? Er arbeitete. Was machte er? Er ist Fernfahrer, das wissen Sie ja. Fernfahrer? Maurice ist Fernfahrer. Maxim, was sind wir für Idioten? Sie meinen, Chef? Ich sage, wir sind zwei Idioten. Ich bin Kommissar, du wirst einmal Kommissar sein und wir bewohnen kleine Dreizimmerwohnungen in einem lauten Viertel in der 5. Etage, ohne Fahrstuhl, haben eine billige Reproduktion von Van Goghs Sämann an der Wand. Und deine Frau, Maxim, und meine auch, Schande über uns, haben als einzigen Schmuck eine goldene Uhr, die wir auf Abzahlung gekauft haben. Ja, wir sind zwei Idioten. Wir hätten Fernfahrer werden sollen, Maxime. Mhm. Dann würden auch wir in der Rue de la Bienfaisance wohnen, in einer luxuriösen Wohnung, umgeben von echten Gemälden und chinesischen Vasen. Meine Eltern hatten Vermögen, Herr Kommissar. Und Sie arbeiteten in einem Nachtlokal? Ich wollte unabhängig sein. Meine Eltern waren natürlich dagegen. Natürlich. Wo sind Sie jetzt? Sie sind tot. Und haben Ihnen Ihr ganzes Vermögen vermacht? Natürlich. Das ist ja auch ganz normal. Die Adresse Ihres Treuhänders? Aber, Was? Keinen Treuhänder? So leichtsinnig. Moment, ich gehe schnell aufmachen. Nein, Madame, bleiben Sie hier. Maxim, geh mal rauf. Okay. Waren Sie schon einmal in Vélizy, Madame? Nein. Da gibt es einen sehr alten Bauernhof mit einem schönen Torbogen. Kennen Sie nicht? Nein. Chef, ein Arzt. Kommen Sie herein, Herr Doktor. Nur keine Angst, Herr Doktor, Polizei. Polizei? Es ist unglaublich. Selbst Leute, die sich nichts vorzuwerfen haben, zucken bei dem Wort Polizei zusammen. Kommen Sie, um Madame zu behandeln? Ja, ich... Ich habe den Herrn Doktor gefragt. Ich komme zu Monsieur Chaumien. Monsieur Maurice Chaumien? Ich bin normalerweise nicht per Du mit meinen Patienten. Verstehe ich. Schon gut. Tja, wie steht es denn mit dem Patienten? Quetschungen, Bluterguss? Aber Monsieur, ich... Ein blaues Auge wahrscheinlich, vielleicht sogar zwei? Der rechte Arm gebrochen. Ein Armbruch. Wunderbar. Aber... Bleiben Sie sitzen, Madame. Maxime. Wann sind Sie gerufen worden, Herr Doktor? Vor 2 Tagen von Madame. Sie sagte, Ihr Mann sei von einem Auto angefahren worden. Ich habe tatsächlich mehrere Quetschungen feststellen können, einen Bruch des rechten Arms und... Und? Es hatte sich mir nicht so eingeprägt, aber jetzt, wo Sie mich daran erinnern, ja, er hatte auch ein blaues Auge. Ein Schlag mit der Stoßstange sicher, nicht wahr, Madame? Nun, ich brauche Sie nicht mehr, Herr Doktor. Aber mein Patient braucht mich, Monsieur. Keine Sorge, wir werden uns um ihn kümmern. Er wird jede nötige Pflege bekommen. Lassen Sie ihn in Ruhe, Herr Kommissar. Sie wollen wissen, wie sich alles abgespielt hat. Ich kann es Ihnen sagen. Ich war dabei. Fragen Sie mich aus. Wozu soll ich Sie groß ausfragen? Sie können sich ja denken, was ich wissen will. Es hat vor 2 Tagen angefangen. Maurice sollte nach Marseille fahren. Wie jede Woche? Ja. Ich habe ihn mit meinem Wagen bis zur Garage gefahren. Als wir ankamen, hat Monsieur Monnier ihm gesagt, Gabriel habe seinen Lastwagen genommen. Er sei soeben losgefahren. Nach Brest? Ja. Maurice wusste, welchen Weg er nehmen würde. Wir sind ihm nachgefahren. Ich mit meinem Wagen, Maurice mit dem 6-Tonner. Monsieur Monnier sollte glauben, er sei nach Marseille unterwegs. Und Sie haben Gabriel auf der Straße nach Versailles getroffen? Ja. Er hatte eine Reifenpanne. Um das Rad zu wechseln, hatte er den Anhänger geöffnet. Und dabei die Kisten gesehen? Ja. Maurice hat Gabriel dazu überredet, die Kisten in den 6-Tonner umzuladen. Dann sind wir nach Vélissy gefahren. Gabriel hatte den Sattelschlepper am Straßenrand stehen lassen. Und in Vélissy? Sind wir in den Keller hinabgestiegen. Maurice hat Gabriel Geld angeboten, damit er die Sache für sich behält. Und der hat abgelehnt? Ja, der Idiot. Wenn er darauf eingegangen wäre, wäre all das nicht passiert. Und Sie würden weiter in Ihrer schönen Wohnung leben, zwischen Ihren Bildern und chinesischen Vasen. Denn das alles war für Sie. Nur für Sie hat Maurice das getan. Ich liebe Maurice, aber das werden Sie mir nie glauben. Nein, und er ebenso wenig. Deshalb hat er sie in diesen goldenen Käfig gesetzt, umgeben von all diesem Luxus. Das ist ihm ganz schön teuer zu stehen gekommen. Haben sich die beiden Männer geprügelt? Ja. Maurice wollte Gabriel nicht umbringen, das schwöre ich ihm. Sie sind einfach aneinander geraten. Und die Eisenstange? Ein Zufall. Die Eisenstange lag am Boden. Und war auch der Zufall schuld, dass Maurice sie aufhob? Und der gebrochene Arm von Maurice? Wie ist das passiert? Das ist das Dümmste an der Geschichte. Das Dümmste, finden Sie? Er ist auf den schmalen Kellerstufen ausgerutscht, sonst... Sonst hätte er die Kraft gehabt, Gabriels Leiche anderswo hinzuschleppen. Denn Sie haben das nicht gekonnt. Und den Lastwagen, haben Sie den hier gefahren? Ich habe Maurice geholfen. Sie haben einen Fehler gemacht, als Sie den Lastwagen auf dem Parkplatz hinter Ihrem Wohnblock abstellten. Hätte ich ihn dort nicht zufällig stehen sehen, hätte ich niemals Verdacht geschöpft. Wir mussten Monnier in ihm glauben lassen, dass Maurice unterwegs ist. So, jetzt wissen Sie alles. Für wen waren die Waffen bestimmt? Das weiß ich nicht. Nicht weiter wichtig. Das ist nicht meine Sache. Maurice wird es dem Untersuchungsrichter schon noch erklären. Ich bitte Sie, nicht jetzt. Schläft er? Na schön. Soll er. Wird's nötig haben. Wir haben Zeit. Nicht wahr, Maxime?